Mit mindestens zwei anderen Damen hat er gespielt, Kelly Willis und Penelope Houston. Und zum Schluss dann noch eine kleine Lektion vom damaligen Interview. Am Wahrheitsgehalt hat sich nichts geändert. Not rock, rock and roll. Das stimmt, das ist der Unterschied, der zählt.